Blaue Fenster, grüne Gatte, saubere Dirndl lebt der Jager. Saubere Dirndl müssen sein, da kehren die Jagerbuben wohl öfter rein. Saubere Dirndl müssen sein, da kehren die Jagerbuben wohl öfter rein. Rote Röserl, blaue Feigerl, für die Wangerl, so die Eigerl. Lieber Franzl, grüß dich gut, gib mir ein Bussel, wie der Beine droht. Lieber Franzl, grüß dich gut, gib mir ein Bussel, wie der Beine droht. Schwarze Eigerln voller Flammen, Jager schieß mich nicht zusammen. Hast mein Herzl, saubere Bull, dann kriegst du ein Bussel auch noch genug dazu. Hast mein Herz, saubere Bull, dann kriegst du wohl Bussel auch noch nur dazu.